hab keinen Benz vor der Tür, kein Cent für ein Bier, doch ich spür irgendwann wird es anders. Ich hab keinen Benz vor der Tür, kein Cent für ein Bier, doch ich spür irgendwann wird es anders. Nach einer Ladung Heroin und jetzt mach, dass du stirbst, huh?